Das Übungsszenario, in dessen Verlauf schließlich Unruhen ausbrechen, die Nationalgarde zu Hilfe gerufen wird und der Bürgermeister einen Herzinfarkt erleidet, schließt mit den Worten: Ohne Impfstoff ist die einzige Kontrollmethode die Isolierung, was die Ausbreitung der Krankheit behindert, aber nicht aufhalten kann. Bis zum Jahresende haben sich die Pocken in 14 Ländern wieder ausgebreitet. Im November 2000 traf sich der gleiche Kreis von Verantwortlichen der verschiedenen Behörden erneut zu einer zweiten großen Konferenz zum gleichen Thema. Finanzierungsprobleme hatte man nicht, da inzwischen die ersten Millionen von der Sloan Foundation eingegangen waren. Diesmal hieß die fiktive Stadt nicht Northeast, sondern Good Town. Und es brachen nicht die Pocken aus, sondern die Pest. Verantwortlich waren abermals nicht näher beschriebene Terroristen. Der terroristische Aspekt blieb diesmal jedoch deutlich im Hintergrund. Das Planspiel stand unter der Überschrift Epidemie-Reaktionsszenario. Entscheidungsfindung in einer Zeit der Pest. Fokussiert wurde auf die Epidemiesituation als solche. Die Übung bestand wieder aus einer moderierten Diskussionsrunde, der die Gesprächsleiterin aus ihrem Drehbuch jeweils den aktuellen Nachrichtenstand zur sich ausbreitenden Epidemie mitteilte. Die Teilnehmer wurden dann gebeten zu erläutern, wie sie sich in der entsprechenden Situation verhalten würden und darüber miteinander zu diskutieren. Folgende Eskalationsstufe wurde im Szenario zur Debatte gestellt. In mehreren Städten kommt es wegen der Verteilung von Antibiotika zu Schießereien. In den meisten betroffenen Bundesstaaten wird die Nationalgarde zu Hilfe gerufen, um für die sichere Verteilung von Antibiotika und medizinischen Hilfsmitteln zu sorgen und die Sicherheit des Krankenhausbetriebes zu gewährleisten. Der Anblick von bewaffneter Militärpräsenz in amerikanischen Städten provoziert Proteste gegen die Beschneidung der bürgerlichen Freiheiten. Gleichzeitig fordern einige Gouverneure vom Verteidigungsministerium zusätzliche Unterstützung bei der Bereitstellung von Material, Personal und Sicherheit. Die Isolationsmaßnahmen sind von Staat zu Staat sehr unterschiedlich. In einigen Bundesstaaten wird jede Person mit möglichen Pestsymptomen isoliert und bewacht. Jeder Staat entscheidet selbst, ob er die Bewegungsfreiheit in der Öffentlichkeit einschränkt, einschließlich möglicher Ausgangssperren, Verbote von Zusammenkünften von mehr als einigen wenigen Personen und der Schließung von Autobahnen, Flughäfen und Bahnhöfen. Nachdem das Szenario verlesen worden war, folgte eine simulierte Telefonkonferenz, auf der die Teilnehmer erörtern sollten, ob diese Art von Zwangsisolation und Quarantäne eine gute Idee ist oder nicht. Die Diskussionsleiterin Tara O'Toole, zugleich Vizechefin des Center for Civilian Biodefense Studies und auch Autorin des Drehbuchs, gab die Anweisung in die Runde. Würden Sie nun bitte dieses Gespräch führen? Die Rolle des Beauftragten für Notfallmanagement der Regierung spielte Jeremy Hauer, der zu der Zeit, ein Jahr vor den Anschlägen von 9/11, im realen Leben die gleiche Funktion für die Stadt New York innehatte und dort das Office of Emergency Management leitete. Hauer dachte laut nach. Die Frage ist, wie und in welchem Maße wir diese Dinge durchsetzen. Wie viel Gewalt wendet man an, um die Menschen in ihren Häusern zu halten? Ich würde gerne verstehen, wie wir vorgehen können, wenn wir die Nationalgarde einsetzen, sodass wir sie zusammen mit unserer örtlichen Polizei zu Strafverfolgungszwecken nutzen können. Die Runde wurde dann informiert, dass laut Drehbuch das Parlament soeben im Eilverfahren ein Gesetz verabschiedet habe, das es der Bundesregierung erlaube, auch direkt in den Bundesstaaten eine Quarantäne zu erlassen. Die Diskussionsleiterin wandte sich an Margaret Hamburg, eine leitende Beamtin im Gesundheitsministerium, die in der Übung die US-Gesundheitsministerin spielte. Sie schlug vor: Ich würde Verbote für öffentliche Versammlungen empfehlen oder einführen und empfehlen, dass die Menschen zu Hause bleiben, wenn sie nicht krank sind. Ich würde verschiedene Reisebeschränkungen erlassen, aber ich würde nicht versuchen, eine echte Quarantäne im klassischen Sinne zu verhängen. Im Nachhinein wird deutlich, wesentliche Fragen, die die Politik und die Öffentlichkeit in der Corona-Krise umtreiben, wurden schon 20 Jahre zuvor in einem kleinen Kreis von Verantwortlichen sehr ernsthaft diskutiert. Die Planspiele aus den Jahren 1999 und 2000 bildeten dabei nur den Auftakt zu einer ganzen Reihe von gleichartigen Übungen des Centers, die in der Folge immer weiter verfeinert und immer hochrangiger besetzt wurden. Mit dem Blick von heute wirkt es so, als habe man sich sehr zielgerichtet auf einen Ausnahmezustand im Zusammenhang mit einer Epidemie vorbereitet, als habe man sich ein solches Ereignis immer plastischer, immer detailreicher vorgestellt, als habe man alle Eventualitäten, alle denkbaren Varianten so lange und so intensiv diskutiert, bis man, als die beschworene Gefahr schließlich zur Realität wurde, die vorbereiteten Pläne einfach abspulen konnte. Die Teilnehmer dieser Veranstaltungen gehörten fast alle zu einer kleinen Biosecurity-Szene, hatten verschiedene Schlüsselpositionen in Behörden, Beratungsfirmen und Forschungseinrichtungen inne und wechselten nahtlos zwischen staatlichen und privaten Institutionen. Ihre Namen begegneten einem immer wieder, nicht nur bei den Übungen, sondern auch auf wichtigen Regierungsposten. Tara O'Toole, Jeremy Hauer, Margaret Hamburg, James Woolsey, Jeffrey Smith. Sie kannten sich zum Teil seit vielen Jahren, einige hatten Geheimdienstverbindungen. Jeffrey Smith etwa, der an mehreren Übungen teilnahm, war zeitweise Chefjurist der CIA. Tara O'Toole, die für einige der Übungen die Szenarien entwickelte, wechselte später als Staatssekretärin in die US-Regierung, dann in den Vorstand von InQtel, einer CIA-Firma, die in junge Hochtechnologieunternehmen investiert, deren Produkte für den Geheimdienst von Interesse sind. Das nächste Planspiel, Dark Winter, Juni 2001, wirkte nochmals deutlich professionalisiert. Man traf sich nun nicht mehr in einem Hotel, sondern auf dem hochgesicherten Militärstützpunkt Andrews Air Force Base nahe Washington. Wieder ging es um einen Pockenanschlag, das schien offenbar eine fixe Idee der Autoren zu sein. Diesmal startete er laut Drehbuch in Oklahoma. Der Gouverneur dieses Bundesstaats, Frank Keating, nahm an der Übung teil und spielte sich selbst. Stolz berichteten die Planer, dass zu den Teilnehmern auch 5 bekannte Journalisten aus Mainstream-Medien gehörten, die bei einer simulierten Pressekonferenz als Mitspieler dabei waren, darunter die schon erwähnte New York Times-Reporterin Judith Miller. Eigens für die Übung waren täuschend echt wirkende Live-Fernsehnachrichten zum Biowaffenanschlag vorproduziert worden, die man den Teilnehmern per Video einspielte, für noch mehr Authentizität und Nervenkitzel. Dazwischen wurden Schockbilder von pockenübersäten Menschen eingestreut. Teil der Übung war auch die regelmäßige Präsentation von Statistiken mit den sich entwickelnden Fallzahlen und Kurven, wie man es inzwischen aus der Corona-Krise kennt. Laut Drehbuch wurde eine Art Lockdown beschlossen, ein Wort, das man damals allerdings noch nicht verwendete. Das öffentliche Leben wurde heruntergefahren, Schulen und Grenzen geschlossen. Diskutiert wurde außerdem das Für und Wider einer Ausrufung des Kriegsrechts. Vor allem aber drehte sich abermals alles um Impfungen. Gab es genug Impfstoff? Waren Zwangsimpfungen nötig? Sorgen machte den Planern erneut, dass sich unerwünschte Informationen möglicherweise unkontrolliert verbreiten könnten. Gefragt wurde in diesem Zusammenhang, ob man eventuell Gesetze brauche, um gefährliche Informationen zu verbieten, da Falschinformationen über den Pockenausbruch im Internet auftauchen würden, darunter falsche Berichte über Heilmittel. Am Ende des Dark Winter-Planspiels, das mit einer Million Toten rechnete, trat der Darsteller des US-Präsidenten, Ex-Senator Sam Nunn, vor die simulierte Öffentlichkeit und erklärte: Wir glauben nun, dass wir mit Hilfe verschiedener privater Arzneimittelfirmen etwa 12 Millionen Dosen Pockenimpfstoff pro Monat herstellen können. Die erste Dosis wird in circa 5 Wochen verfügbar sein. Wir müssen bedenken, dass es sich um einen nicht lizenzierten Impfstoff handeln wird, der nicht am Menschen getestet worden ist. Durch die verordneten Freiheitsbeschränkungen entstand laut Szenario schwerer wirtschaftlicher, aber auch demokratischer Schaden. In einer Nachbetrachtung formulierten die Autoren eine ihrer Kernfragen. In welchem Ausmaß kann und sollte die Regierung die bürgerlichen Freiheiten verletzen? Unter welchen Bedingungen können diese Befugnisse ausgeübt werden? Im Drehbuch selbst hieß es dazu: Die Amerikaner können grundlegende Bürgerrechte wie das Versammlungsrecht oder die Reisefreiheit nicht länger für selbstverständlich nehmen. Auffällig war, dass in all diesen Übungen nicht nur ein Gesundheitsnotstand mit überlasteten Krankenhäusern und vielen Epidemietoten durchgespielt wurde, sondern seltsamerweise in allen Drehbüchern immer wieder auch Unruhen im Land ausbrachen und man darauf mit einem Einsatz des Militärs und starken Freiheitsbeschränkungen reagieren musste. Es schien, als dienten die Bioterrorübungen mit ihren ständigen Pocken- und Pestanschlagsszenarien auch als Vorwand für das gründliche Proben eines politischen Ausnahmezustands. Mit einem solchen rechnete man offenbar. Die Übung Dark Winter wurde, wie erwähnt, im Juni 2001 durchgespielt, 3 Monate vor den Anschlägen von 9/11. In deren Folge geriet die Gefahr durch Biowaffen nochmals stärker in den Fokus der Öffentlichkeit, ausgelöst vor allem durch die damaligen Anthrax-Anschläge, die bis heute viele Fragen aufwerfen. Briefe mit dem tödlichen Pulver erreichten im September und Oktober 2001 unter anderem zwei einflussreiche Abgeordnete, während man im Parlament ein Gesetzespaket mit brisantem Inhalt diskutierte. Der sogenannte USA Patriot Act sollte es ermöglichen, ausländische Terrorverdächtige ohne Gerichtsverfahren auf unbestimmte Zeit einzusperren. Damit schuf die Regierung die Grundlage für das System Guantanamo, das zu US-Geheimgefängnissen in aller Welt führte. Auch das Abhören der eigenen Bürger sowie der Einsatz von Geheimdiensten im Inland wurden durch das radikale Gesetzespaket erleichtert. Zwei einflussreiche Kritiker dieser Änderungen waren Senator Tom Daschle, Mehrheitsführer im Senat, und Senator Patrick Leahy, Vorsitzender des Justizausschusses. Beide verfügten über die institutionelle Macht, die Verabschiedung des Gesetzespaketes zu behindern, und beide erhielten genau in dieser Zeit Drohbriefe mit den tödlichen Anthrax-Erregern, deren Ursprung bis heute nicht geklärt ist. Daschle und Leahy gaben daraufhin ihren Widerstand auf und stimmten dem Gesetzespaket zu. Daschle wurde wenige Tage später von Vizepräsident Cheney in einem Telefonat gebeten, die 9/11-Anschläge nicht von einer parlamentarischen Kommission untersuchen zu lassen, um keine Kräfte vom Krieg gegen den Terror abzuziehen. Die offiziellen Hypothesen der Regierung zu den Hintermännern der Anthrax-Anschläge wechselten mehrfach. Zuerst wies man auf Osama bin Laden und Al-Qaida, die nach den Flugzeugangriffen auf die Twin Towers nun angeblich eine zweite Welle mit bioterroristischen Anschlägen verüben würden. Dann wurde der Irak ins Spiel gebracht. Die in den Medien verbreitete Angst, bin Laden oder Saddam Hussein könnten mit Biowaffen zuschlagen, nutzte die Regierung in dieser Zeit als Argument für ihre Kriegspläne gegen Afghanistan und den Irak. Doch für die Hypothese fanden sich keine Belege. Ab 2002 wurde die Untersuchungsausrichtung dann um 180 Grad gedreht. Die Behörden begannen, gegen einen Biowaffenforscher aus dem eigenen Militärlabor in Fort Detrick zu ermitteln. Das erwies sich jedoch als Fehlspur. Der verdächtigte Forscher Stephen Hadfill verklagte die US-Regierung erfolgreich auf Schadenersatz. Ab 2008 hieß es dann plötzlich, Bruce Evans, ein weiterer Biowaffenforscher aus dem Militärlabor in Fort Detrick, sei für die Anthrax-Briefe verantwortlich. Kurz nachdem die Ermittlungen gegen ihn begannen, beging er Selbstmord, was zur Einstellung des Verfahrens führte. 2010 wurde im Rahmen einer Anhörung vor der National Academy of Science deutlich, dass wohl auch Evans nicht für die Anthrax-Anschläge verantwortlich gewesen sein konnte. Der Verdacht einer Verschwörung aus dem Staatsapparat heraus steht seither im Raum. Der spontan verstorbene Evans verfügte über brisantes Insiderwissen. Er hatte in den 1990er Jahren an einem Anthrax-Impfstoff geforscht, der, wie im letzten Kapitel schon erwähnt, mehr als 2 Millionen US-Soldaten verabreicht werden sollte, was dann abgebrochen worden war. Im Jahr 2000 hatte das Pentagon Evans und einige seiner Kollegen damit beauftragt, die Firma Bioport, der es nicht gelang, einen Anthrax-Impfstoff zur Zulassungsreife zu bringen, fachlich zu unterstützen. Brisant daran, einer der Eigentümer des Unternehmens, Admiral William Crow, war zuvor Chef des Vereinigten Generalstabs und damit oberster US-Militär gewesen. Nach den Anschlägen von 9/11 ging es sehr schnell mit der amtlichen Zulassung und die Geschäfte liefen wie geschmiert.